Besuch aus dem Nebel. Ein utopisches Spiel von Otto Bonhoff. Erster Teil: Alarm im Kosmos. Navigator ruft Azteco. Azteco hört. Automatische Kurskontrolle ab. Alle Steuerwerte normal. Gesamtschaltbild normal. Ende. Flughöhe. Flughöhe normal. 1995 Kilometer über normal Null. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit normal. 25.400 Stundenkilometer gleich einer Erdumkreisung in 120 Minuten. Rotation? Rotation normal. Rotation der Raumstation Semeljan 9 um die eigene Achse in 22 Sekunden. Schwerkraft normal. Innentemperatur normal. Luftfeuchtigkeit normal. Sauerstoffregeneration aus. Mal. Warum glaubst du ihm nicht, wenn er sagt, dass alles normal ist? Jetzt hast du ihn beleidigt. Einen Automaten. Musst du immer mit ihm reden, als ob er ein Mensch wäre? Scheußlich. Und dabei ist er nur ein Haufen Elektronik mit einer Sprechautomatik, nicht wahr? Ja. Azteco? Azteco hört. Bist du jetzt böse mit Monika? Ach, hör auf, bitte. Bitte wiederholen Sie. Pass mal auf. Bist du mit Monika böse? Antwort. Auf diese Frage ist keine Antwort programmiert. Ein neues wissenschaftliches Problem. Wenden Sie sich an das Speicherzentrum des Astronautischen Rates. Ende. Bei all seiner Weisheit ist er doch so gefühllos. Was hast du eigentlich? Nichts, German. Du hast Details abgerufen. Alles Werte, deren geringste Veränderung die Automatik von sich aus melden würde. Vermutest du einen Fehler in der Arbeit der Bordsysteme? Nein. Bist du sicher, dass die Station noch auf der programmierten Umlaufbahn ist? Ganz sicher, ja. Überlege dir genau, was du sagst. Eine Sekunde Ungenauigkeit und wir weichen Kilometer vom Kurs ab. Verlassen vielleicht die Bahn, fliegen ins Uferlose. Die Raumangst, ich weiß. Die üblichen Symptome, Panik, Hysterie. Keine Angst, German, ich bin nicht krank. Auf der Außenstation bin ich genauso lange wie du. 2 Jahre, Ich würde es mir nie verzeihen, wenn wir heute aus der Bahn kämen. Kurskorrekturen, Zeitverlust. Wir sind am weitesten draußen und am nahesten dran. Wenn Sie uns anfliegen, dann... Was machen Sie jetzt? Diensthabender Navigator ruft Observatorium. Observatorium, Mayuzumi. Monika Hainau, bitte Doktor, was treibt der unbekannte Raumkörper? Er hat sich wieder vom Wrack gelöst. Insgesamt lag er 6 Stunden neben der Conqueror. Leider auf der uns abgewandten Seite. Wir haben deshalb nicht feststellen können, ob aus dem fremden Raumkörper jemand überstieg oder nicht. Mhm. Jetzt ist das Objekt wieder auf der Umlaufbahn. Nicelle Distance und ich. Achtung! Azteco an Besatzung Semeljan 9. Azteco an Besatzung Semeljan 9. In 1 Minute Fernsehkonferenzschaltung zum Astronautischen Rat. Bitte das Leitungskollektiv in die Steuerzentrale. Azteco dankt für Ihre Aufmerksamkeit. Ende. Was wollten Sie sagen, Doktor? Wir sehen uns ja gleich. Ja. Nur so viel. Ich erwarte für die nächste Zeit keine Aktivität der Fremden. Wenn es außerirdische Wesen sind, werden Sie jetzt erst einmal alles analysieren, was Sie im Wrack fanden. Naja, aber die Gäste kriegen einen ganz falschen Eindruck von uns Menschen. Die Conqueror wurde vor rund 50 Jahren aufgegeben. Uralte Technik. Also, bis gleich. Vorher habe ich die Tage gezählt und mich auf die Ablösung gefreut. Ich habe mir ausgemalt, wie das sein wird, nach so langer Zeit. Die Erde, Wald, in dem Vögel singen, Seen, in denen man baden kann und Regen, der auf die Dächer fällt, ganz leise. Es gibt nichts Schöneres als die Erde und jetzt auf einmal... Diensthabender Navigator, betätigen Sie sofort Anwesenheitskontrolltaste zur Verhinderung von Alarm. Sie haben 10 Sekunden Zeit. 9. Oh. 8. Ach, das habe ich ja noch nie vergessen. 6. Ist gedrückt. Ende. Wünschst du dir nicht auch, dass die Ablösung erst kommt, nachdem wir Verbindung mit den Fremden hatten? die ersten außerirdischen Wesen seit Menschengedenken. Und wir können sie vielleicht sehen. Und Sie haben die Signale noch immer nicht entschlüsseln können, Herr Chefingenieur. Zum Verrücktwerden. Unsere Computer laufen sich seit Tagen heiß, aber sie finden keine Lösung. Die Sendungen kommen sauber an. Die da drüben haben unsere Empfänger einwandfrei gepeilt. Entweder... Ja? Entweder entstammen die Signale einem völlig anderen Nachrichtensystem, als wir es kennen, oder sie basieren auf einer Sprache, zu der uns jeder Schlüssel fehlt. Dabei speichern die Computer tausende Möglichkeiten. Jeden herkömmlichen Code würden sie in Zehntelsekunden brechen. Azteco Ansteuerzentrale. Achtung, Kontrollbild aus Baikonur liegt an. Satellitenverbindung normal. Qualität noch nicht befriedigend. Bildsteuerautomatik läuft. Ende. Und bevor die Qualität nicht stimmt, gibt er uns das Bild nicht. So ist er. Der Kommandant. Behalten Sie Platz. Besondere Vorkommnisse? Keine, Kommandant. Der fremde Raumkörper... Ja, ich weiß. Senden wir? Pausenlos. Zahlen. Bei dem hohen Stand der Technik, den wir bei Ihnen voraussetzen dürfen, müssen Sie in der Lage sein, das Dezimalsystem zu erkennen und zu deuten. Eine Verständigung auf mathematischer Grundlage. Ja, und wenn nicht? Achtung! Steuerzentrale. Konferenzschaltung Baikonur läuft. Satellitenverbindung normal. Tonqualität normal. Ja, Bildqualität normal. Kameras und Mikrofone an Bord arbeiten. In 11 Sekunden Sendung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Orbitalstation Semmelja 9 grüßt die Erde. Der Astronautische Rat beglückwünscht Sie, liebe Freunde, zu der Möglichkeit, außerirdischen Wesen als Erste den Willkommensgruß unseres Planeten zu entbieten. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Einziger Tagesordnungspunkt, das fremde Raumschiff. Ihre Fragen? Ja, ist seine Herkunft ja, bekannt? Ja, kein Zweifel mehr. Bitte, Padmini. Wir haben alle Messwerte überprüft, die seit dem Erscheinen des Raumkörpers im Bereich unserer Apparate gesammelt wurden. Dabei kamen der Computer in Baikonur und das Zentralbrain der kalifornischen Berkeley University zu einem einheitlichen Ergebnis. Und das heißt? Es steht außer Frage, liebe Freunde, dass dieses Raumschiff nicht in unserer Galaxis beheimatet ist. Jetzt lässt sich mit Sicherheit sagen, dass es aus einem galaktischen System stammt, das dem unseren benachbart ist. Der Andromeda-Nebel. Bis 1925 tatsächlich für einen Nebel gehalten. Dann anhand von Fotos mit dem Spiegelteleskop von Mount Wilson als eine Anhäufung von Sternen identifiziert. Aus dieser fremden Galaxis kommt der Raumkörper. Aber ich bitte Sie, Padmini, der Andromeda-Nebel ist 1.500.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Lichtjahre! Ja, wir haben Ihre Zweifel geteilt. Es klingt unmöglich, das gebe ich zu. Aber die Elektronengehirne räumen nur diese eine Lösung ein. Und sie urteilen mit reinem Verstand, unter Ausschaltung aller trügerischen Gefühle. Aber das ist unfassbar. Einen solchen Flug überlebt kein Wesen aus Fleisch und Blut. Sie sind zu aufgeregt, Monika. Sonst würden Sie an den Zeitdehnungsfaktor denken. Unmöglich ist es nicht. Vielleicht ist es eine automatische Station, ein Roboter. Ist diese Variante geprüft worden? Selbstverständlich. Das Objekt hat während seines Fluges Manöver ausgeführt, die eine hundertprozentige Automatik ausschließen. Das waren unlogische, unmathematische und sprunghafte Manöver. Daraus entnehmen die Computer, dass das Fahrzeug streckenweise von Hand gesteuert wurde. Nur Menschen handeln unlogisch, Automaten nie. Na. Die Ansicht der Computer ist zwar wenig schmeichelhaft für unser Geschlecht, aber stichhaltig. Wir müssen als gegeben betrachten, dass ihnen Lebewesen gegenübertreten, die bereits ein Raumschiff bauen und starten konnten. Als die Erde noch von Nashörnern und Mammuts beherrscht wurde und die ersten Menschen gerade die Köpfe hoben. Im Diluvium. So fantastisch das klingt. Wir alle hier beneiden Sie. Sie sind... Alarm. Äußerste Gefahr. Äußerste Gefahr. Äußerste Gefahr. Energienetz bricht in 6 Minuten vollkommen zusammen. Notstromanlage nicht schaltbar. Strahlungsfeste Batterien halten noch 5 Minuten. Heizung schaltet ab. Laborstrom schaltet ab. Rotationsaggregat läuft aus. Sauerstoffregenerator außer Betrieb. Funkverkehr nicht mehr möglich. Autopilot fällt aus. Steuermessanlagen schalten ab. Zündung der Triebwerke nicht mehr möglich. Achtung! Bereiten Sie sich auf Verhältnisse des freien Raums vor. Fehlerquelle durch Asteco nicht zu ermitteln. Wenden Sie sich an das Speicherzentrum des Astronautischen Rates. Asteco schaltet ab. Ende. Kommandant an alle. Kommandant an alle. Katastrophenalarm. Katastrophenalarm. Ich befehle. Skafander anlegen, Livegerät und Notgepäck aufnehmen, Sammelplatz A2 aufsuchen. Dies ist keine Übung. Diensthabende? Kommandant? Bei Totalausfall Notsignal für die Erde. Die Magnesiumwolke. Sie wird von Hand gezündet, sie funktioniert. Bei Totalausfall Notsignal, verstanden. Handlampe? Funktioniert. Gut. Der Chefpilot bleibt bei Ihnen. Ja. Jawohl. Komm, Monika, zieh mir was über. Oh. Geübt haben wir ja genug. Ich habe das Zeug nicht mehr gebraucht, seit ich auf der Station bin. Nein. Die Semlian 9 ist so sicher wie die Erde selbst, dachte ich immer. Sitzt da? Oh, naja. Ja, ein bisschen unbequem, was? Ich habe den Skafander nur auf der Kosmonautenschule gebraucht und auf dem Flug hierher, da dachte ich... Du kannst dich fest auf ihn verlassen. Das da hält aus, bis die Rettungsmannschaft kommt. Und für die beginnt der Countdown in der Sekunde, in der wir die Magnesiumwolke schießen. Ich habe ja gar keine Angst. Auch weil du da bist. Es wird zu dunkel. Gib mir die Lampe. Sicherungsplombe abreißen, Monika. Ein paar Sekunden noch. Ja. Alle sind bei A2. Ich habe nur 3 aus den Labors herausholen müssen. Sie waren durchaus nicht bereit, die Arbeit liegen zu lassen. Schimpften wie Rohrspatzen. Werden wir aussteigen müssen? Na, wahrscheinlich nicht. Und wenn, das Floß wird manuell außenbords gebracht. Kein Problem, Dr. Mayuzumi. Ich weiß. Ich habe schon 2-mal in dieser Kunststoffblase gesessen und auf Rettung gewartet. Das ist 30 Jahre her. Ich denke nicht gern daran. Ach, hinterher lachen Sie. Ja. Haben Sie einmal wochenlang so gelebt? Nein. In der Schwerelosigkeit? Von Tubennahrung, die Ihnen das Livegerät in gleichmäßigen Intervallen ins Gesicht spritzt, ob Sie den Mund aufmachen oder nicht? Mit nichts ringsum als Schweigen? Im Raumsimulator. Naja, beim Training. Ja, und im Unterbewusstsein doch immer wissend, dass Sie trotz allem noch auf der Erde sind. Es lässt sich ein wenig anders an da draußen in der Sternenwelt. In meinem Alter. Ich habe die Ärzte schon bei der letzten Untersuchung ein bisschen täuschen müssen, um noch einmal ins All zu dürfen. Ich musste noch einmal auf die Station, verstehen Sie? Kümmern Sie sich um die jungen Leute, German Vasilitsch. Ja. Darum bitte ich Sie, was mich angeht. German Vasilitsch, gehen Sie zur Besatzung. Schleusenautomatik fällt aus. Bereiten Sie die Öffnung von Hand vor. Rettungslos klar machen und fertig zum Ausstieg. Fertig zum Ausstieg. Dr. Mayuzumi begleitet Sie. Vielleicht könnte ich... Nein, das ist ein Befehl, Doktor. Hier werden nur noch die Diensthabende und ich gebraucht. Gehen Sie. Bis dann. Plombe geöffnet. Notsignal klar zur Zündung, Kommandant. Danke. Nerven bewahren. Sie zünden erst auf meinen Befehl. Asteco ruft Steuerzentrale. Geräteausfall beendet. Gefahrenfaktor 0. Gesamtschaltbild normal. Steuerwerte normal. Ende. Energienetz? Energienetz normal. Autopilot? Autopilot normal. Rotation? Normal. Sauerstoffregeneration? Normal. Heizung? Normal. Ausfälle und welche? Keine Ausfälle. Alle Bordsysteme arbeiten normal. Asteco, was war da los? Grund der Störung durch Asteco nicht feststellbar. Ein neues wissenschaftliches Problem. Wenden Sie sich an das Speicherzentrum des Astronautischen Rates. Aber zum Teufel! Fernsehbild aus Baikonur kommt wieder an. Ton und Bild sind gestört. Steuerautomatik läuft. Ende. Kommandant an alle. Die Gefahr scheint vorüber zu sein. Die automatische Steuerkontrolle der Station, unser Asteco... Asteco hört... aus. Weist die Arbeit der Bordsysteme als normal aus. Das Elektronengehirn ist jedoch nicht in der Lage, die Ursache des Totalausfalles zu nennen. Das heißt, im Raum ist ein Ereignis eingetreten, das bisher unbekannt und deshalb nicht programmierbar war. Wir müssen annehmen, dass es sich jeden Augenblick wiederholen kann. Ich befehle deshalb Fortdauer des Alarmzustandes auf unbeschränkte Zeit. Die Mitglieder des Leitungskollektivs bitte zum Bildschirm. Ich danke Ihnen. Das ist unerklärlich, als ob nichts geschehen wäre. Chiquitze, Sie haben also ebenso wenig eine Erklärung wie Azteco. Azteco hört aus. Nicht die Erklärung, die Sie von Ihrem Chefingenieur erwarten, Kommandant. Es klingt fantastisch, aber ich muss es sagen, alle unsere Aggregate sind wie gelähmt gewesen. Sie sind nicht zerstört, aber angehalten worden. Verrückt. Ich bin noch nicht zum Fotografieren gekommen. Eigentlich stören Sie hier, Joe. Ich störe immer. Schade, dass Sie anscheinend nie daran denken, dass die Menschen unten ein Recht darauf haben, zu wissen, was sie in jeder Sekunde in ihrem Auftrag tun. Auch in dieser. Wozu bin ich eigentlich da? Ja, ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Danke, Kommandant. Die Skafander sind viel eindrucksvoller als der gewohnte Dienstanzug. Achtung, Steuerzentrale, Konferenzschaltung bei Konur läuft, Satellitenverbindung normal, Bildqualität normal, in 11 Sekunden Sendung, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Achtung! Na? Auf der Erde scheint kein Azteco. Azteco hört aus. Auf der Erde scheint kein solches Monstrum den Beginn der Konferenzschaltung angesagt zu haben. Die Herren Mitglieder des Astronautischen Rates debattieren, als wüssten sie nicht, dass wir sie schon hören und sehen können. Wer garantiert, dass der nächste Stoß nicht heftiger wird? Der Raumkörper schießt sich ein. Beim zweiten Mal ein wenig mehr Energie und die Sermia 9 ist nicht nur funktionsuntüchtig, sondern vernichtet. Es wird nicht einmal mehr möglich sein, sie zu verlassen, weil alle Schleusen zugeschweißt sind. Jiří Vanáček. Das lässt sich leider nicht von der Hand weisen. Die gemessene Energieentladung auf dem fremden Schiff ist die gewaltigste, von der ich je gehört habe. Das hat mit irdischer Physik nichts mehr zu tun. Wenn General Sikorsky recht hat und wenn es ein Probeschuss war, ich zweifle nicht, dass der nächste von den technischen Voraussetzungen her stärker sein kann. Er wäre das Ende der 40 Freunde auf Semja 9 und das Ende der Station selbst. Was schlagen Sie vor, General Sikorsky? Präventivschlag. Befehlen Sie, das fremde Fahrzeug zu vernichten, ehe es seinerseits Semja 9 und ihre Besatzung ernstlich gefährdet. Der galaktische Sicherheitsdienst ist auf diesen Fall vorbereitet, seit der Raumkörper geortet wurde. Wie lange würden Sie brauchen, um den Raumkörper zu vernichten? Maximal 18 Sekunden. Aber dann bleibt nicht einmal ein Staubkorn übrig. Nein, Totalvernichtung. Dieses Raumschiff ist 1.500.000 Lichtjahre geflogen, um die Erde zu sehen. Und sie anzugreifen. Wie wir jetzt glauben müssen. Ich beschwöre Sie, lassen Sie uns diese zum ersten Mal friedvolle Erde vor der Gefahr bewahren, ehe es zu spät ist. Die Verantwortung dafür nimmt uns niemand ab. Es ist nicht erwiesen, dass der Energiestoß in feindlicher Absicht entfesselt wurde. Woher sollen Wesen aus dem Andromeda-Nebel wissen, dass sie uns damit gefährden? Ihre Technik ist fortgeschrittener als unsere. Aber objektiv schweben die Kosmonauten auf der Semja 9 in tödlicher Gefahr. Wir haben es in der Hand, diese Gefahr mit einer einzigen Salve für immer von Ihnen abzuwenden. Ich bin dafür, Sikorsky feuern zu lassen, und zwar sofort. Stimmen Sie dem zu, Padmini? Nein. Ich nehme an, das können Sie begründen. Ich kann. Ich will auch die Gefahr nicht verniedlichen. Sie haben genau so gesprochen, wie ich es vom Chef unseres Sicherheitsdienstes erwarte. Aber... Aber? Muss ich Ihnen sagen, dass wir die Menschheit einer vielleicht einmaligen Chance berauben, wenn wir das fremde Objekt vernichten? Unsere Kosmonauten sind hochentwickeltem Leben von anderen Planeten noch nie begegnet. Wir wissen nicht, wie es aussieht, ob wir von ihm lernen oder ihm beistehen können. Jetzt, einmal, bietet sich uns die Möglichkeit, das zu ergründen. Und Sie denken an Todesstrahlen. Nein, an Semja 9. An 40 Kosmonauten, deren Schutz mir anvertraut wurde. Befehlen Sie zu feuern, Seljuschin. Ich kann es nicht. Welche Möglichkeit für die irdische Wissenschaft? Es gab nie ihresgleichen. Die Menschheit könnte mit einem Mal um Erfahrungen von Jahrtausenden reicher sein. Oder vernichtet werden. Ja, auch das. Das Objekt liegt ganz ruhig da, vollkommen still. Wenn es für den Energiestoß eine harmlose Erklärung gibt und wir zerschmettern das Schiff. Nein, die Uhren laufen. Für oder gegen uns. Wenn wir das wüssten. Wenn Sie gestatten. Wie? Ich habe mir nicht erlaubt, Ihre Beratung zu unterbrechen. Wir haben hier oben alles gehört. Ach so. Erlauben Sie, Sie in meinem und im Namen meiner Besatzung zu bitten, von der Zerstörung des fremden Raubkörpers Abstand zu nehmen. Die Gewährleistung Ihrer Sicherheit, Kommandant. Ist hier nebensächlich, General. Darin weiß ich mich mit meiner Besatzung einig. Vor uns liegt ein Forschungsobjekt, wie es noch keine Expedition hatte. Diese ungewöhnliche Lage verlangt ungewöhnliche Entscheidungen. Ganz Ihrer Meinung, Dmitri Andreitsch. Forschung war immer undenkbar ohne einen gewissen Mut zum Risiko. Er ist freilich ein wenig aus der Mode gekommen, dieser Mut. Die Computer haben ihn uns abgenommen. Aber glauben Sie ja nicht, dass es keinen Gagarin mehr gibt. Niemand, der zum Flug ins Ungewisse bereit wäre. Wir müssen diese Energiequelle kennenlernen, die solche Kraft erzeugt. Ja, eine künstliche Sonne. In meinen Augen ist die Zerstörung des Objektes die letzte überhaupt mögliche Variante. Aber die Zerstörung der Semnia 9... würde dessen, bin ich sicher, unbeabsichtigt erfolgen. Sie wäre ein technischer Fehler, mehr nicht. Man fliegt nicht 1,5 Millionen Lichtjahre, um blindlings zu zerstören. Man fliegt so lange, um zu entdecken, um zu ergründen, was jenseits der Grenze ist, die unsere Vorfahren für unüberschreitbar hielten. Nur schöpferischer Geist gebiert Taten wie diesen Flug. Das ist schon richtig. Trotzdem bin ich der Überzeugung... Zerstörung ist unschöpferisch. Wir sollten Achtung vor der Leistung der Fremden haben und sie nicht verdammen, wenn sie Fehler machen. Sie müssen uns ähnlich sein, da sie das Unmögliche wagen. Es wird gelingen, Kontakt herzustellen. Wir lassen nichts unversucht. Nur Zeit brauchen wir. Ein bisschen Zeit. General, Sie befehlen? Die Laserbatterien bleiben in Alarm. Der Rat behält sich vor, zu gegebener Zeit einen Feuerbefehl zu erteilen. Ja, Nikorov, es ist das erste Mal, dass wir eine unserer Stationen so allein lassen müssen. Und noch abwarten müssen, was geschieht. Sind Sie sich dessen bewusst? Jawohl. Aber ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Bitte. Hauptingenieur Vanacek haftet persönlich für die ständige Information der Semnia 9 über die erdzeitigen Feststellungen. Tja, nun wünsche ich Ihnen allen an Bord Glück. Ich beende die Konferenz. Warum lächeln Sie, Doktor? Weil das Leben so wunderbar ist, mein Bester. Nur deshalb. Um diese Stunden werden uns Generationen beneiden. Kehren Sie in Ihre Stationen zurück. Ich bitte Sie, alle Mitarbeiter ausführlich zu unterrichten. Wir werden nur dann richtig handeln können, wenn jeder Einzelne weiß, was auf dem Spiel steht. Ja, was ist? Kommandant, das Observatorium meldet... Veränderungen beim Objekt? Ja, das Objekt hat ein Fahrzeug ausgesetzt, das die Computer für eine Art Raumgleiter halten. Angaben zum Kurs? Das Observatorium vermutet, dass der Gleiter die Semnia 9 umkreisen wird. Aufgrund seiner Beschleunigung wäre er in der Lage dazu. Mhm. Einer unserer Automaten weicht von dieser Ansicht ab. Er unterstellt einen direkten Zielanflug auf unsere Station. Das war das utopische Spiel Besuch aus dem Nebel von Otto Bonhoff. Erster Teil: Alarm im Kosmos. Besuch aus dem Nebel. Ein utopisches Spiel von Otto Bonhoff. Zweiter Teil: Die Katastrophe. Vergeht. Es sieht aus, als hätte dieser Raumgleiter nicht die Absicht, näher heranzukommen. Seine Antennen, sie sind ununterbrochen auf uns gerichtet. Er misst uns aus, ein elektronischer Spion. Wir wären längst damit fertig. Wir machen es denen doch leicht. Wieso? Andere Anlagen, Andromeda-Technik. Es wird schwierig für sie sein. Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, ob ich mir noch Zeit lassen würde. Eine Ewigkeit haben sie nichts gesehen als die eigenen Kameraden und die Unendlichkeit. Jetzt, das Ziel greifbar nah, und da treibt sie es nicht, mit uns in Verbindung zu treten? Ja, weil sie wissen, dass eine einzige Unbedachtheit alles in Frage stellen könnte, wofür sie unvorstellbare Opfer brachten. Oh, mir schaudert davor. Vor 1,5 Millionen Jahren gestartet. Sie können nichts Menschenähnliches haben. Ungeheuer, ne? Würden Sie meinen, dass wir uns in Ungeheuer verwandelt hätten, wenn wir 30 Jahre durch den Raum flögen? 30 Jahre? Na, da ist ja wohl noch ein kleiner Unterschied. Die da drüben sind vor 1,5 Millionen Jahren gestartet, ja. Aber sie sind knapp 30 Jahre geflogen. An Bord des Objekts befinden sich Männer in den besten Jahren, wenn man von Männern sprechen kann. Der Zeitdehnungsfaktor. Ganz recht, wenn ich Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen darf. Bitte? In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte Professor Eugen Sänger diese wahrhaft sensationelle Entdeckung. Irdische Jahrhunderte werden in einem Objekt zu Tagen, wenn es mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Es ist dann schneller als die Zeit, ein kaum fassbares, aber exakt nachweisbares Phänomen. Ihm haben wir es zu verdanken, dass sich unsere zauberhafte Monika keineswegs vor millionenjährigen Ungeheuern oder Urgreisen fürchten muss. Diensthabender Navigator, betätigen Sie sofort Anwesenheitskontrolltaste. Ist gedrückt. Sie haben gewusst, welchen hohen Preis Sie für diese Reise zahlen. Sie wissen, dass auf Ihrem Planeten fernste Zukunft sein wird, wenn Sie dorthin zurückkehren. Generationen sind dahin gegangen, Kulturen versunken. 1,5 Millionen Jahre. Die da draußen fliegen, haben alle persönlichen Bindungen gelöst, ehe sie an Bord gingen. Niemand von ihnen sieht Angehörige wieder. Und trotz alledem zogen sie aus, die Erde zu sehen. Einen winzigen Punkt auf ihrer Sternkarte. Dieses verfluchte Wrack. Ich war immer dafür, nicht zu warten, bis es von allein verglüht. Ich wollte es vernichten, aber aus lauter Pietät. Was hat die alte Conqueror damit zu schaffen? Na, das Ding haben sie analysiert. Und das Ergebnis dieser Analyse macht ihr Wissen um irdische Raumfahrt aus. Nun können sie es nicht anwenden, es stimmt ja nichts mehr. Alle Messwerte, die sie von uns erhalten, sind vollkommen anders. Tja, als wollte man mittelalterliche Bronzegeschütze und Laserbatterien unter einen Hut bringen. Ja, sie müssen noch mal von vorn anfangen und das dauert seine Zeit. Können wir es ihnen denn nicht leichter machen? Wie denn? Wenn ihnen die Signale nichts sagen, die wir pausenlos ausstrahlen. Ja. Azteco ruft Steuerzentrale. Achtung! Fernsehbild liegt an. Aha. Keine Sendung aus Baikonur. Was? Satellitenverbindung nicht geschaltet. Hm. Bildsteuerautomatik registriert direkte Richtstrahlersendung. Tonqualität normal. Bildqualität normal. Empfang nicht vorgesehen. Geben Sie Weisung. Geben Sie Weisung. Ende. Das Objekt. Es hat unsere Empfänger gepeilt. Lange genug waren sie in Betrieb. Dr. Mayuzumi hierher. Steuerzentrale für Dr. Mayuzumi. Kommen Sie sofort. Mayuzumi, verstanden. German, Videorekorder abfahren. Läuft. Azteco, ich befehle Empfang. Verstanden. Kommandant, der fremde Raumgleiter nimmt Fahrt auf. Er dreht ab. Wohin? Zum Mutterschiff zurück? Nein, der Gleiter steuert wieder die Conqueror an. In 11 Sekunden Empfang. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, 0. Der Andromeda-Nebel. Vom jetzigen Liegeplatz des Objekts aus gesehen, praktisch mit unseren Augen. Sie wollen von sich erzählen, sich vorstellen. Und da wir Ihre Sprache nicht verstehen, versuchen Sie es mit Bildern. Teufelskerle. Das Objekt, der Nebel? Das will ausdrücken... Unser Raumschiff, das Sie vor sich sehen, kommt aus einer Galaxis, die sich Ihnen so darstellt. Die Erde! Offenbar auf einem Navigationsgerät. Ja, das kann heißen, wir fliegen auf diesen Stern zu, er ist unser Ziel. Wie sind Sie gerade auf uns gekommen? Da, die Spektrallinien von... Azteco, Analyse. Die Spektrallinien von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor, Ende... Das heißt, wir fliegen den blauen Planeten an, weil wir festgestellt haben, dass es auf ihm diese 6 Elemente gibt, die unentbehrliche Voraussetzungen allen Lebens sind. Wir haben von vornherein ein Ziel gewählt, auf dem wir Leben erwarten können. Landschaften und Tiere der Urzeit, die unter anderen Umweltbedingungen erhalten geblieben sein könnten. Ja. Sie sind nicht sicher, dass wir die Abstraktion verstehen. Deshalb zeigen Sie noch einmal, was Sie meinen. Leben. Vielleicht ist das ein Zoo mit seltenen Exemplaren. Oder ein Naturschutzgebiet voller Raritäten. Dorthin ein Jagdausflug. Um diesen Preis? Ich danke. Da! Moderne Städte. Modern? Hypermodern. Aber im Andromeda-Nebel vor 1,5 Millionen Jahren aufgenommen. Sie variieren das Thema. Aber sich selbst zeigen sie nicht. Warum? Abwarten. Da. Könnten sie das nicht sein? Das sind ja Menschen. Wahrhaftig. Mit grünen Augen und blauer Haut. Ohne Haare und Falten. Sie sehen uns ähnlich. Sie haben überhaupt kein Alter. Zucken nicht mit der Wimper, wie die Priester der Pharaonen. Sie zeigen sich, wie sie die Tiere gezeigt haben, oder? Die Spektralien. Sachlich. Sie wissen noch nicht, ob wir Freund oder Feind sind. Ankommendes fremdes Fernsehbild aus. Bildsteuerautomatik schaltet ab. Ton aus. Ende. Was ist mit der Videoaufzeichnung, Azteco? Videoaufzeichnung liegt vor. Bild- und Tonqualität gut. Chikize, Überspiel zur Erde. Sofort. Verstanden. Drüben warten Sie jetzt auf Antwort, Kommandant. Wir müssen was unternehmen. John? Ich höre. Bereiten Sie eine Richtstrahlersendung zum Objekt vor. Ebenfalls Standfotos. Beginnen die Erde, zweitens die Semilia 9 und drittens... Wir selbst in der Steuerzentrale während des Ankommens der Bilder von drüben. Ja, haben Sie das? Ich bitte Sie, Kommandant, das ist mein Beruf. Und dann Bilder von der Erde. Landschaften, Tiere, Menschen bei der Arbeit, Bauten. Zum Schluss die Anfangsbilder in umgekehrter Reihenfolge. Wir zeigen Ihnen damit, dass wir Sie verstanden haben. Schon gelaufen. Und Ton? Na, ebenfalls Musik. Beethoven. Der Chorsatz aus der 9. Sinfonie. Kommandant, gestatten Sie mir, mit unserem Gleiter zum Objekt hinüberzufliegen. Ich drehe bei und steige aus. Ja, und dann? Was soll sein, Kommandant? Sie werden eine Schleuse öffnen, mich hineinholen, mich empfangen, dann ist die Verbindung hergestellt. Kommandant, ich bitte, den Chefpiloten begleiten zu dürfen. Ja, mal langsam, langsam. Erstens darf immer nur ein Navigationsoffizier die Station verlassen. Und wenn überhaupt... Naja, am liebsten würde ich selber fliegen. Die Vorschrift, Kommandant. Im Falle von Katastrophenalarm, der die Besatzung zwingen kann, sich aus der Station in den freien Raum zu begeben, bleibt der Befehlshaber auf seinem Posten, bis der letzte Mitarbeiter... Ja, das weiß ich allein. Na ja. Zweitens, wie wollen Sie sich verständigen? Dass Sie sich gegenüberstehen, bringt weder die anderen noch uns voran. Erst müssen wir eine Verständigungsmöglichkeit finden. Vergessen Sie den Energiestoß nicht. Dmitri Andrejitsch, Sie selbst haben die da drüben als Forscher bezeichnet und gesagt, Sie können keine Eroberer sein. Außerdem geben Sie sich große Mühe, Kontakt mit uns herzustellen. Ja, so sehen wir es. Aber können wir Gedanken lesen? Wer sagt uns, dass Sie nicht nur wissen wollen, wen Sie vor sich haben? Um uns desto besser vernichten zu können. Fragen Sie General Sikorsky und er wird Ihnen bestätigen, dass jegliche Kriegskunst vor den Angriff die Aufklärung setzt. Diese Bildsendung hat uns veranlasst, Einblick in unsere Welt zu geben. Wissen Sie, zu welchem Zweck? Aber Sie glauben doch selbst nicht, dass diese... Nein, nein, aber... Aber? Ich kann mich irren. Wir gehen von unserem Standpunkt aus, dem Standpunkt von Kommunisten, die die Lehren aus einer langen, blutigen Geschichte gezogen haben. Aber ich frage Sie, muss das, was uns selbstverständliche Errungenschaft unseres Jahrtausends ist, vor 1,5 Millionen Jahren im Andromeda-Nebel vollzogen gewesen sein? Wer sagt uns, dass man die da drüben nicht im Geiste der Gewalt erzogen hat? Kommandant, Lebewesen, die technische Leistung wie diese Photonenrakete vollbringen... Denken Sie bitte an die alte Conqueror da draußen, den Eroberer. Technische Leistungen sagen nichts aus über die Gesellschaft, die sie schuf. Wozu man sie nutzt, nur darauf kommt es an. Wir wissen noch nicht, welchem Zweck das Objekt dient. Aber so schöne und kluge Gesichter... Ja, gehen Sie ins Museum und betrachten Sie die Gesichter der ägyptischen Pharaonen. Schön wie die Götter. Aber die Sklaven, die beim Bau der Pyramiden starben, die zählen Sie nicht. Hat es in dieser Bildsendung eine betont freundliche Geste gegeben? Eigentlich nein. Eine sachliche Information, die eine Gegenleistung herausforderte, genau betrachtet. Aber wir haben doch vorhin Freundlichkeit darin gefunden. Ja, weil wir hineinlasen, was wir an Ihrer Stelle auszudrücken versucht hätten. Das ist es. Aber ob es so gemeint ist, das muss ich erst zeigen. Sendung läuft? Sendung läuft. Diensthabender Navigator? Ja, ist hier. Nehmt doch mal den Ton weg. Wird ausgerichtet. Ende. Herr Kommandant, Dr. Mayazumi bittet Sie ins Observatorium ans große Fernrohr. Auf dem Objekt tut sich etwas. Ja, danke. Ich bin bei ihm zu erreichen. Aber Ihren Raumgleiter rufen Sie nicht zurück. Er liegt wieder neben der Conqueror. Das wird so sein, wie Chiquitze vermutet. Mhm. Sie können die abweichenden Werte vom Wrack und von uns nicht unter einen Hut bringen. Modernste Technik neben einem Museumsstück. Und mittendrin wir beiden Hübschen. Ach, eitel bist du fast gar nicht. Lass es, German. Du hast doch Dienst, German, und... Und wenn etwas passiert, verrät es mir Azteco. Azteco hört. Na, dann hör mal wieder weg. Herzblatt des Chefingenieurs. Ich mache mir ernsthaft Sorgen, Monika. Warum? Na, um den Urlaub natürlich. Wo wir auftauchen, hagelt es Fragen. Wie sahen Sie aus? Hatten Sie tatsächlich kein drittes Auge? Gibt es im Andromeda-Nebel eine Oberliga und wird es zu Freundschaftsspielen mit der Erde kommen? Bevorzugen Sie Kwas oder Wodka? Nun? Seit wann beobachten Sie die Milchstraße? Sind die Andromeda-Mädchen hübscher als unsere? Überall Reporter, Kameras, Fernsehfritzen, boah. Ich wäre auch neugierig, naja, du nicht? Doch. Und das ist ja das Schlimme, denn andererseits, ich möchte dich ganz für mich allein haben, Monika. Auf einem Segelboot, Wasser um uns und Wind. Kannst du segeln? Nö, aber ich werde dich am Mast fotografieren, wenn du die Brise schnupperst. Und wenn du mit wiegenden Hüften gehst, wie... das stelle ich mir wunderschön vor. Ich werde dich maßlos enttäuschen. Ach, glaube ich nicht. Wenn wir unten sind, machen wir uns erstmal dünn. Azteco an Steuerzentrale. Achtung, fremder Raumkörper nimmt Fahrt auf. Handgesteuertes Manöver. Fremder Raumkörper wendet. Korrigiert. Stoppt. Manöver beendet. Fremder Raumkörper läuft exakt auf Parallelkurs. Entfernung unverändert. Geschwindigkeit gleichbleibend. Erdumlauf in 120 Minuten. Werte von uns oder vom Objekt? Werte sind adäquat. Ende. Wo ist der Kommandant? Im Observatorium. Jetzt muss etwas geschehen, und zwar sofort. Ich verstehe nicht, was... Haben Sie keine Augen im Kopf? Na. Das Objekt hat uns genau zwischen sich und die Erde gebracht. Es benutzt uns als Schild. Wenn General Sikorsky jetzt schießen wollte, müsste er erst die Semlia 9 vernichten, um das Objekt treffen zu können. Jetzt sitzen wir schön in der Tinte. Ah, das muss nicht der Grund gewesen sein, auf Parallelkurs zu gehen. Ich sehe keinen anderen. Glauben Sie, dass die Laserbatterien geortet haben und sich bedroht fühlen? Wir könnten die Strahler aus dieser Höhe nicht ausmachen, aber die... Und denken Sie daran, aus welcher Entfernung Sie festgestellt haben, dass auf der Erde Leben sein muss. Unter Umständen fühlen Sie sich jetzt so bedroht, wie wir durch Ihren Energiestoß. Genau. Und zu allem Überfluss liegen sich hier zwei Welten gegenüber, von denen keine die andere gut genug kennt, um ihre Absichten denken zu können. Ja. Nun braucht es nur noch einen Kurzschluss zu geben und die Voraussetzung für eine allgemeine Himmelfahrt ist geschaffen. Und wie verhindern? Wenn das ein technisches Problem wäre, wüsste ich es. So? German Vasilitsch. Sind Sie noch bereit, freiwillig zum Objekt hinüber zu fliegen und eine Kontaktaufnahme zu versuchen? Jederzeit, Kommandant. Gut. Ich denke, Sie haben die Sicherungsmaßnahmen der Erde ausgemacht. Wenn wir nicht rasch handeln, entstehen Missverständnisse, die in Kürze nicht mehr gut zu machen wären. Und wir haben die Pflicht, das Menschenmögliche zu tun, solange das Objekt nicht eindeutig feindliche Absichten zeigt. German Vasilitsch, der Raumgleiter ist für 4 Mann ausgelegt. Ich brauche noch 3 Freiwillige. Monika, fragen Sie die Mannschaft. Überflüssig. Wieso? Wollen Sie 40 Freiwillige in das kleine Fahrzeug quetschen oder besser 39, weil Sie ja die Station nicht verlassen dürfen? Nichts da. Ich bestehe darauf, German Vasilitsch zu begleiten. Und als der wissenschaftliche Leiter der Expedition habe ich Anspruch darauf, bei Forschungsunternehmen von solcher Bedeutung persönlich dabei zu sein. Aber vorhin sagten Sie, Doktor, dass... Vorhin, mein Kind, vorhin, da war ich ein alter Mann. Die Aussicht, den Besuch aus dem Nebel leibhaftig begrüßen zu können, macht mich 30 Jahre jünger. Und da fühle ich mich draußen so wohl wie nur ein. Aber Dr. Mayazumi... Pappalapap, Sie wissen so gut wie ich, dass Sie mir das weder verweigern können noch dürften. Verschwenden Sie also keine Zeit. Bestimmen Sie lieber die beiden anderen, damit wir endlich anfangen können. Bitte teilen Sie mich ein. Es gibt drüben eine Unmenge Technik, die für einen Fachmann wie mich... Abgelehnt. Die Sonja 9 kann in dieser Situation nicht auf ihren Chefingenieur verzichten. Ihr Stellvertreter wird mitfliegen. Sie haben ihr zu befehlen. Monika, Sie vertreten ab sofort den Chefpiloten. Verstanden, Kommandant. Tja, noch fehlt der vierte Mann, Dmitri Andrejewitsch. Kommandant, ich muss einfach mit. Die Erde hat ein Recht auf Fotos von diesem Ereignis. Das wird die Reportage des Jahrhunderts. Ja, vielleicht. Ihre Kamera ist doch unabhängig von dem Bordsystem des Gleiters, nicht wahr? Natürlich, vollkommen unabhängig. Das elektronisch erzeugte Bild geht über den eigenen Sender zum Empfänger hier an Bord. Ja, ist gut. Also Sie fliegen mit. Unter der Bedingung, dass Sie schießen, was das Zeug hält. Alle, die mit mir auf dem Fotokollege waren, werden platzen vor Neid. Alles Gute ist nie zusammen. Aber ich werde mir Mühe geben, Sie zu ertragen, Mädchen. Und 30 Jahre jünger, wer weiß, finde ich eine solche Nervensäge vielleicht sogar ganz nett. Sie werden sich noch in mich verlieben, Doktor. Und ich werde Sie ja hören. Genug. Gleiterbesatzung fertig machen zum Start. Was macht der Gleiter vom Objekt? Liegt bei der Conqueror. Wenn wir ihn da kriegten. Der Gleiter ist nur halb so weit von uns entfernt wie das Objekt selbst. Früher nannte man das wohl eine Begegnung im Niemandsland. Ja. Günstig. Azteco? Azteco hört. Steuerwerte zum Anflug auf das Wrack programmieren. In Steuerautomatik Sputnik einspeichern. Ist programmiert, ist eingespeichert. Startbereitschaft Sputnik überprüfen. Ist überprüft, Sputnik startklar. Schleusensystem. Funktionsbereit, alle Werte normal. Startautomatik Probe. Verstanden. Läuft. Anzeige normal. Keine Abweichungen. Normwerte. Gut, aus. Ist aus. Hm? Angst um German Vasilitsch? Ich freue mich für ihn. Dass er es sein darf, der... Ich glaube, dass er sehr glücklich ist und dass die dort Forscher sind wie wir. Tja, wenn man das bloß wüsste. Ach, verfluchte Vorschrift. Warum darf ich nicht selbst fliegen? Mir wäre wohler dabei. Kommandant, Besatzung des Raumgleiters Sputnik startbereit. Ingenieurkosmonaut Clouseau entsprechend der Anweisung für Gleitereinsätze mit Schaltkontrolle beschäftigt. Danke. Ja, was soll denn das? Warum ist Ihre Besatzung bewaffnet? Wozu die Pistolen? Ja, das frage ich mich auch, Dmitri Andrejewitsch. Ich komme mir vor wie in einem schlechten Kriminalfilm. Die Vorschrift, Kommandant. Im Falle der Landung zur Erforschung eines vermutlich belebten Objekts hat der Kosmonaut im Interesse seiner Sicherheit eine geladene Waffe griffbereit bei sich zu führen. Und im Bedarfsfalle... Lassen Sie die Waffen hier. Ich dulde keine wie auch immer geartete Herausforderung der Fremden. Aber sollen Sie denn ganz wehrlos... Ich halte es für fraglich, dass wir mit diesem Spielzeug Leuten imponieren können, die vor Millionen Lichtjahren nicht zurückschrecken. Außerdem ist die Pistolentasche ja nun wahrhaftig alles andere als bequem. Seien Sie so lieb, meine Damen, uns davon zu erlösen. Zu Gegendiensten sind Sie bereit? Sie dürfen mich jederzeit fotografieren. Danke. Stillhalten, German. Hey, darf ich was fragen? Habe ich dir eigentlich mal gesagt, wie gern ich dich habe? Nein. Ach, dann sage ich es, wenn wir wieder da sind. Falls du es vergisst, werde ich dich erinnern. So, nachdem wir diese martialische Bürde los sind und wieder vernünftigen Menschen gleichen, stünde unserem Aufbruch nichts mehr im Wege. Ja, ich wünsche Ihnen Glück. Und dass es Ihnen gelingen möge, die Fremden davon zu überzeugen, dass das Menschengeschlecht ein friedvolles und gastliches ist. Dass wir bereit sind, den Besuch aus dem Nebel brüderlich zu empfangen. Und kommen Sie unversehrt wieder. Chefpilot German Vasilitsch, begeben Sie sich mit Ihrer Besatzung zum Start. Zu Befehl, Kommandant. Die Besatzung des Gleiters Sputnik meldet sich ab zum Einsatz. Kommen Sie! Azteco? Azteco hört. Startüberwachung Sputnik ein. Läuft. Innenschleuse geöffnet. Sie steigen ein. Einstieg beendet. Luken dicht. Innenschleuse schließt. Versorgungsgerät setzt ab. Countdown. Läuft. Vakuumpumpe arbeitet. Vakuum im Schleusenraum ist. Außenschleuse öffnet. German Vasilitsch, hören Sie mich? Sputnik hört. Ich verstehe Sie ausgezeichnet. An Bord alles normal. Steuerautomatik läuft an. Zündung. Vorschub. Wie fühlen Sie sich, Dr. Mayuzumi? Danke der Nachfrage. Besser als Sie, denn ich darf mitfliegen. Startüberwachung? Alle Messwerte normal. Achtung, errechnete Startposition in 11 Sekunden erreicht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hauptschub. Sputnik Außenbord. Sputnik fliegt. Außenschleuse schließt. Der andere ist immer noch am Wrack. German Wassilitsch, das gespeicherte Programm führt Sie unmittelbar ans Conqueror-Wrack heran und dreht den Sputnik dort bei. Sie steigen aus und bewegen sich auf den Fremdengleiter zu. Sicherheitsleine einklinken. Ende. Verstanden. Azteco, optische Flugüberwachung, Bild hierher, sofort. Jetzt werden Sie Farbe bekennen. Ich wäre so gern dabei. Und wenn Sie auch nur 30 Jahre geflogen sind. 30 Jahre bloß Unendlichkeit und den Glauben daran, dass am Ziel Leben sein wird. Fremd und unbekannt, aber Leben. Und nun kommt es direkt auf Sie zu. Azteco, Bild größer. Kamera arbeitet mit größter Brennweite. Kommen Bilder von Joan? Steuerzentrale ruft Funkstelle. Empfangen Sie Aufnahmen von Joan Parkham? In Sekundenabstand. Qualität? Wie sind Sie? Ausgezeichnet. Sputnik an Semlian 9. Zielgebiet erreicht. Sputnik dreht bei. Bremsraketen arbeiten. Ich habe beigedreht. Wir laufen jetzt parallel zum fremden Gleiter und zum Wrack. Steuerautomatik übergibt an Pilot. Ich steuere von Hand. Geschwindigkeit und Entfernung gleichbleibend. Abstand geschätzt 40 Meter. Ich korrigiere. Abstand laut Peilgerät 36 Meter. Fantastisch. Eine Bilderbuchlandung. So etwas schafft außer ihm keiner. Teufelskerl. Hoffentlich wird das von den anderen nicht als Angriff aufgefasst. Sie müssen sich zeigen, Freunde. Schnell. Ausstieg hydraulisch geöffnet. Sicherheitsleinen eingeklinkt. Dr. Mayuzumi lässt es sich nicht nehmen, als Erster auszusteigen. Joan folgt. Jetzt Ingenieur Clouseau. Aus dem Fremdengleiter lösen sich ebenfalls drei Gestalten und schweben zum Sputnik. Ja, Mann. Blicken Sie zum Gleiter. Sagen Sie, was Sie sehen. Sie kommen uns entgegen. Wahrhaftig, Sie kommen uns entgegen. Sie wollen uns begrüßen. Kommandant, ich melde mich ab. Gleich werden wir Ihnen die Hände... German Wassilitsch. Doktor! Wir sehen Sie nicht mehr. Antworten Sie doch! Staub. Nur noch Staub. Nein! Das war das utopische Spiel Besuch aus dem Nebel von Otto Bonhoff. Zweiter Teil, die Katastrophe. Besuch aus dem Nebel. Ein utopisches Spiel von Otto Bonhoff. Dritter Teil des Rätsels Lösung. Achtung, Steuerzentrale, Konferenzschaltung bei Konur wiederhergestellt. Satellitenverbindung normal, Tonqualität normal, Bildqualität normal, Kameras und Mikrofone an Bord arbeiten, in 11 Sekunden Sendung, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vorsitzender, mich allein trifft alle Schuld. Ich habe die vier in den Tod gejagt und ich muss verantworten, dass ich ihnen auch noch die Möglichkeit nahm, sich zu verteidigen. Davon kann mich niemand freisprechen. Ich habe versagt. Lösen Sie mich ab. Der Astronautische Rat erwartet von Ihnen, dass Sie auf Ihrem Posten bleiben und einen kühlen Kopf bewahren. Wie kann ich denn das, nachdem vier Menschen in den Sie Tod... müssen... Dmitri Andreevich, von Ihrer Besonnenheit wird abhängen, ob die vier sinnlos gestorben sind oder ob ihr Tod... Dieses furchtbare Opfer hat den anderen bestenfalls gezeigt, wie sterblich wir sind. Und dass Sie das jetzt wissen, ist das einzige Ergebnis unseres Sputnik-Fluges. Naja. Nach dem Zwischenfall kehrte der fremde Gleiter sofort zum Objekt zurück. Seither sind Stunden vergangen. Die Fremden haben die Erkenntnis menschlicher Sterblichkeit, wie Sie das nennen, bisher nicht ausgenutzt. Ja, und daraus schlussfolgern Sie? Wenn Sie gestatten. Oberst Yusuf meldet mir soeben die Rakete 2-8 startklar. Das ist die, die wir seinerzeit mit Strahlwerfern ausrüsteten, um Meteoritenschwärme zu vernichten, die Selmia 9 zu zerschmettern drohten. Ja und? 2-8 könnte Selmia 9 umgehen und hätte dann freies Schussfeld auf das Objekt. Und Sie glauben ernsthaft, dass Leute, die ihre famosen Strahlwerfer aus solcher Höhe ausmachten, eine fliegende Batterie an sich herankommen lassen? Wir sind nicht Soldaten geworden, um Gefahr zu meiden, sondern um sie auszuschalten, sobald sie der Erde droht. Allerdings, General? Allerdings glaube ich auch, dass wir jetzt ohne Not angreifen würden. Ich halte uns nicht mehr für unmittelbar bedroht. Entschuldigen Sie, waren Sie es nicht, der unbedingt einen Präventivschlag gegen das Objekt führen wollte, sobald es nur ein Lebenszeichen von sich gab? Das erste bedrohliche Lebenszeichen, Chefingenieur Chikidze. Als Lebenszeichen muss ja wohl auch die Untersuchung des Wracks gewertet werden. Der Energiestoß erfolgte kurz darauf, es gab keinen zweiten. Dabei haben die Messgeräte des Objekts die Wirkung mit Sicherheit registriert. Bei aller Vorsicht und allem Misstrauen lässt sich die Möglichkeit nicht verneinen, dass ein zweiter Energiestoß aufgrund eben dieser Messergebnisse unterblieb. Das könnte heißen, dass das Objekt nicht beabsichtigte, eine Katastrophe herbeizuführen. Der Gleiter kehrte nach der Zerstörung des Sputniks zum Objekt zurück. Das Objekt besitzt spätestens seit da die 100%ige Gewissheit, dass es die Station zerschlagen könnte. Worauf wartet man denn dort? Hätten Sie zuschlagen wollen, hätten Sie es schon getan und uns keine Zeit für Gegenmaßnahmen gelassen. Danke, General. Halten Sie 2-8 bereit. Für alle Fälle. 2-8 bereithalten. Jawohl. Das Objekt ist nach wie vor auf Parallelkurs. Es läuft ganz friedlich neben uns her. Kann man denn einen solchen Flug aus anderen Gründen tun, als aus dem Brücken zu schlagen, zu forschen und neues nützliches Wissen zu sammeln? Ich will es nicht glauben. Ich kann es nicht. Wir sind genauso verwirrt wie Sie, Dmitri Andrejitsch. So seltsame Widersprüche. Ja, aber... Aber es muss eine Ursache dafür geben und wir dürfen nicht locker lassen, diese Ursache zu finden. Ja, was ist, Padmini? Der Energiestoß. Wir haben eine Erklärung dafür. Eine ganz einfache. Dass wir nicht eher darauf gekommen sind... Spannen Sie uns doch nicht auf die Folter. Sie wissen, dass dieser gewaltige Stoß die irdischen Geräte überforderte und von ihnen nicht messbar war. Er hat zeitweilig alle Energieanlagen durcheinandergebracht. Aber das wissen wir doch. Das Speicherzentrum hat die Aufnahme von unserer erdfernsten automatischen Station abgerufen. Dort kamen Sie abgeschwächt an, klar. Und was ist das Ergebnis? Das Objekt hat eine Nachricht nach Hause gesandt. In der Aufnahme sind die typischen Merkmale einer Funksendung unverkennbar. Tja, Sie hatten das Wrack analysiert. Sie hatten die ersten Ergebnisse Ihrer Forschungsreise zur Erde in Händen. Was für ein Triumph. Da haben Sie denen, die heute im Andromeda-Nebel leben, mitgeteilt, dass Sie vor unvorstellbar langer Zeit nicht umsonst alles hinter sich ließen. Dass Sie Leben fanden. Schade, dass Sie nichts hatten als die Conqueror-Analyse. Haben Sie die Signale den Elektronenhirnen eingegeben? Ja, sofort. Ich fürchte, die Computer werden auch an Ihnen scheitern. So lassen Sie uns doch von hier aus feststellen, was das Objekt über das Wrack mitgeteilt haben kann. Ich habe angeordnet, in dieser Richtung zu recherchieren. Und versprechen Sie sich etwas davon? Hier herein. Bitte, Mrs. Hartford. Danke. Haben Sie etwas entdeckt, Dr. Howard? Ich bestehe darauf, dass ich sofort nach St. Louis zurückgeflogen werde. Ich habe Ihrem Mitarbeiter bereits gesagt, was ich weiß. Es war absolut unnötig, mich hierher zu schleppen. Eve Hartford ist die Tochter des bei der Conqueror-Katastrophe verunglückten Kommandanten Arthur Lloyd. Was sie zu sagen hat, halte ich für so wichtig, dass Sie es aus Ihrem eigenen Mund hören sollen. Bitte stellen Sie das Gerät auf den Tisch. Danke. Was ist das? Ein Bildschallplattengerät. Das war einmal der letzte Schrei. Jede der Platten in dieser Kassette spielt 15 Minuten. Es sind 6 Platten. Sie erwarten doch wohl nicht, dass wir uns jetzt Keentop ansehen. Wo sind John Parkhams letzte Aufnahmen? Hier. Aber diese Bilder kennen wir doch alle schon. Trotzdem. Mrs. Hartford, ich stelle Ihnen noch einmal die wichtigsten Fragen. Fangen Sie doch endlich an. Setzen Sie sich bitte. Ist es richtig, Mrs. Hartford, dass Sie die Tochter des Conqueror-Kommandanten Lloyd sind? Das ist richtig. Stimmt es, dass sich der gesamte Nachlass des verunglückten Kosmonauten in Ihrem Besitz befindet? Auch das stimmt. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass kaum ein anderer Aufgabe und Einrichtung der Conqueror so genau kannte wie Ihr Vater? Ich würde das bejahen. Brechen Sie dieses Verhör ab, Dr. Horvath. Wir kennen die technischen Daten des Wracks und überhaupt das ganze Ding. Sie kennen es nicht. Ich glaube zu wissen, warum die Fremden unsere Vieh ermordeten. Übernehmen Sie sich nicht, junger Mann. Können Sie bestätigen, Eva Hartford, dass sich in dem genannten Nachlass die Tagebücher Asa Lloyds befinden? Ja. Und dass dieses Tagebuch bis zum Zeitpunkt des Startes der Conqueror geht? Ebenfalls. Wann startete und verunglückte das Schiff? Das sind jetzt genau 54 Jahre. Die Conqueror war überstürzt in Dienst gestellt worden. Und sehr schnell zeigten sich technische Mängel, ja, die zur Katastrophe führten. Ja, aber das wissen wir doch alles. Welche Aufgaben hatte das Schiff? Doktor, jeder von uns kann sich unter Raumforschung etwas vorstellen. Also bitte keinen Nachhilfeunterricht. Ich formuliere meine Frage neu. Diente die Conqueror der Raumforschung? Ich würde sagen, kaum. Na, ich muss doch sehr bitten. Die Quellen weisen aus, dass das Schiff unter anderem für astrophysikalische und astronomische, aber auch gewisse geophysikalische Untersuchungen bestimmt war. Eindeutig. Machen Sie Angaben über die Besatzung. Sie bestand ausschließlich aus Offizieren des Navy-Fliegerkorps. Mein Vater hatte den Rang eines Fregattenkapitäns. Er nannte seine Mannschaft die zuverlässigste der Zuverlässigen und jeder Sonderaufgabe gewachsen. Präzisiert das Tagebuch den Begriff Sonderaufgabe? Es gab damals sehr kritische Situationen für die Regierung. Das Tagebuch, Eva Hartford. Die Eintragung vom 15. März. Ja, 15. März. Ich habe mich bereit zu halten, bei weiterer Ausdehnung des Streiks sogenannte rote Zentren mit Raketen zu beschießen. Und sobald ich das tue, muss ich darauf gefasst sein, dass andere im All befindliche Raumkörper Solidarität mit den Streikenden üben und versuchen, weitere Schüsse zu verhindern. Ich erhalte den strengen Befehl, solche näherkommenden Verräter sofort zu beschießen. Zur psychologischen Vorbereitung meiner Leute auf diese Möglichkeit habe ich auch Bildschallplatten erhalten. Tja, wäre denn die Conqueror in der Lage gewesen? In offiziellen Berichten steht davon nichts. Aber das Schiff war mit Raketen gespickt. Und wenn die Fremden auch tausendmal Waffenarsenale fanden, das erklärt doch nichts. Man muss wissen, wer sie in den Händen hält. Und das erfuhren die Fremden nicht. Doch. Im Trickfilm. In dieser Kassette ist eine Kopie. Es hat Mühe gekostet, aber wir haben sie. Soll ich sie abspielen? Das wäre gut. Unmöglich, anderthalb Stunden unmöglich. Fassen Sie den Inhalt zusammen. Wer sagt uns, dass die Platten noch auf dem Wrack waren, als die Fremden... Der gesunde Menschenverstand. Die Besatzung, soweit sie überhaupt mit dem Leben davonkam, rettete die nackte Existenz. Ich hätte auch nicht gerade die Platten mitgenommen. Der Trickfilm zeigt verschiedene Varianten des Angriffs durch eine kleine Rakete. Es sieht aus, als nähere sie sich der Conqueror in freundschaftlicher Absicht. Ende der ersten Variante: völlige Vernichtung des Schiffs. Variante 2: die Besatzung ist misstrauisch, eröffnet das Feuer aber zu spät. Ende: Teilzerstörung, hohe Verluste an Bord. Variante 3: kompromissloses Schießen retten Schiff und Mannschaft. Für jede Variante 2 Platten. Primitiv und absurd. Sie müssen dazu sagen, dass das Trickmodell, das wir im Film als Angreifer sehen, unseren Sputnik-Gleitern sehr ähnelt. Sprechen Sie weiter. Und Sie müssten auch schildern, wie sich in den ersten Varianten der Angriff vollzieht. Da ist nicht viel zu erklären. 4 Mann steigen aus dem Gleiter und schweben auf die Conqueror zu. Der öffnet in gewohnter Weise die Schleuse und schickt den Ankömmlingen Helfer entgegen. In diesem Augenblick hebt einer der anderen eine undefinierbare Waffe und auf so geringe Entfernung... Deshalb habe ich die Fotos von Joan Parkham hier. Eine unheimliche, schreckliche Duplizität. Derselbe Gleiter nähert sich demselben Conqueror, in dessen Nachbarschaft das Beiboot des Objekts liegt. Wie im Film steigen 4 Kosmonauten aus und schweben heran. Hier wie da hat es vorher einen Austausch freundlicher Gesten gegeben. Und hier wie da hebt plötzlich einer der 4 etwas hoch. Etwas Undefinierbares. Denn Joan Parkhams Kamera ist für Besucher aus einer anderen Welt zunächst etwas Undefinierbares. Und da tun die Fremden, was ihnen unvermeidbar erscheint. Woher wollen Sie wissen, dass Joan ihre Kamera hochgehoben hat? Sehen Sie sich doch das Foto an. Den Ausschnitt. Er ist sorgfältig gewählt. Es ist ein gutes, mehr noch, ein wunderbares Bild. Das macht man nicht mit der Kamera vor dem Leib. Dazu muss man den Sucher am Auge haben. Joan Parkham hob den Apparat hoch. So. Und das ist die letzte Aufnahme, die empfangen wurde. Ja, ja. Ich verstehe. Deshalb? Ja, deshalb. So sinnlos. So fürchterlich sinnlos ist das. Ihre Dokumentalisten überzeugen mich nicht. Dann wollen Sie sich nicht überzeugen lassen. Es ist wie ein tödlicher Traum, aus dem man erwachen möchte. Selbst wenn wir die Version der Rechercheure hinnehmen wollen, sie passt sich nicht ein. Wieso denn nicht? Das wurde schon gesagt. Man analysiert das Wrack gut. Man geht anschließend auf Umlaufkurs und informiert die Heimat auch gut. Dann tauscht man Informationen mit uns aus. Ja, merken Sie denn nicht, wie verdammt unlogisch das ist? Wieso? Deutlicher, Vanacek, deutlicher. Man analysiert das Wrack. Man findet nach der famosen Hypothese unserer Dokumentalisten diesen Teufelsfilm und erliegt seiner Suggestion. Also hält man uns für gefährlich und schickt uns Grüße, um gleich darauf unseren Gleiter zu vernichten, die Orbitalstation jedoch zu schonen, um weiter auf der Umlaufbahn zu bleiben und uns fortgesetzt unverständliche Signale zu senden. Das alles reimt sich nicht. Oder doch? Sie übersehen etwas hier, Jivanacek. So? Ja, doch. Bildsendung und Signale kamen vom Objekt. Geschossen hat der fremde Gleiter. Eine tolle Entdeckung. Wollen Sie jetzt Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Objekt und seinem Beiboot konstruieren? Damit landen Sie bei mir nicht. Nun wahrhaftig, man dürfte sich drüben eine kollektive Ansicht über unseren Planeten erarbeitet haben. Aber das ist doch wirklich ein entscheidender Punkt. Was war mit dem Gleiter? Der Gleiter wurde nach dem Funkspruch ausgesetzt, beobachtete unsere Orbitalstation und steuerte plötzlich noch einmal das Wrack an. Wir wissen nicht, ob die Fremden es noch einmal betraten. Sie haben es betreten. Dafür bürge ich. Und warum, wenn es beliebt? Weil so alles einen Sinn bekommt. Noch einmal. Conqueror-Analyse, Funkspruch, Aussetzen des Gleiters zur Erkundung der Semmeljahr 9. Denn von der Semmeljahr 9 erhielten sie Messwerte, die mit denen aus der Conqueror-Analyse nicht harmonierten. Sie meinen, daraufhin wurde der Gleiter zum Wrack zurückgeschickt, um die erste Analyse zu überprüfen. Genau. Beim ersten Mal hat man sich auf primäre Quellen menschlichen Schöpfertums beschränkt. Das Schiff selbst, seine Anlagen, seine Technik. Schon deren Prüfung war eine Sisyphus-Arbeit. Na und beim zweiten Mal? Man stellte fest, dass man richtig gemessen hatte. Dann suchte man nach Unterlagen, die Entwicklungslinien zur Semmeljahr 9 erkennen ließen. Man fand sie sicher, aber man konnte sie nicht lesen. Sie stießen auf den Film. Um Bilder zu verstehen, muss man nicht warten, bis Elektronengehirne Nüsse knacken. Und woher nahmen Sie die Energie fürs Bildschallplattengerät? Die Sonnenbatterien des Wracks arbeiten noch. Sie arbeiten ohne Sinn und Zweck, aber die Leitungen führen Strom. Das ist gespenstisch. Die Fremden, die die Schallplatten abspielten, erlebten auch den Bilderaustausch zwischen ihrem Mutterschiff und der Semmeljahr 9 nicht mit. Sie befanden sich zur fraglichen Zeit an Bord der Conqueror. Sie sahen die Zerstörungen im Wrack und erhielten durch den Film eine teuflisch gut gemachte Erklärung für das Chaos, das sie umgab. Gerade als unser Sputnik startete. Plötzlich wiederholen sich die Bilder. Dieselbe Rakete, wiederum 4 Kosmonauten. Ein undefinierbares Ding wird hochgehoben, wie Minuten vorher gesehen. Hören Sie auf! Es kann so gewesen sein. Es muss so gewesen sein. Anschließend wurde der Gleiter zum Objekt zurückbeordert. Wir können nicht sagen, ob der fremde Kommandant Verständnis für das impulsive Handeln seiner Kundschafter aufbrachte und ihnen zugute hielt, dass sie den Bildaustausch nicht kannten. Auf keinen Fall billigte er ihr Tun, sonst gäbe es keine Semmeljahr 9 mehr. Tja. Danke, Dr. Horvath. Sie sorgen wohl dafür, dass Mrs. Hartford nach St. Louis zurückgebracht wird. Natürlich. Was ist zu tun? Ich glaube, diese Frage bewegt auch das Objekt. Für die dort ist die Lage schlimmer als für uns. Was haben die denn verloren? Im schlimmsten Falle die Hoffnung, Monika. Was sie bisher auch taten, es hat sich gegen sie gewandt. Ja, sie schonen uns, aber sie dürften gewiss sein, dass wir sie als Feinde betrachten. Sie müssen verzweifelt sein. Sie, immer nur sie. Sind wir nicht verzweifelt? Doch. Nur haben wir ihnen eines voraus. Wir wissen jetzt, warum sie falsch handelten. Wie können wir Bewohner einer fremden Welt schuldig sprechen, weil sie Trugbildern erlegen sind, die früher auch auf der Erde ihre Wirkung taten? Ich kann es nicht. Fest steht, dass es unsagbar schwer geworden ist, jetzt noch Brücken der Verständigung zu schlagen. Azteco an Steuerzentrale. Azteco an Steuerzentrale. Azteco schaltet ab. Na, wieso denn? Steuerwerte? Normal. Und Gesamtschaltbild? Normal. Alle Bordsysteme arbeiten normal. Warum schaltet der denn ab zum Teufel? Fragen Sie! Azteco wird neu programmiert. Alte Speicherwerte werden archiviert. Befehlsaufnahme läuft. Wer hat befohlen, Azteco neu zu programmieren? Ich weiß nichts davon. Sie und ich sind doch die Einzigen, die einen solchen Befehl... Azteco! Azteco hört. Aufnahme stopp! Stopp auf der Stelle! Dieses Programm kommt nicht von der Erde. Aufnahme stopp! Azteco kann nicht stoppen. Kommandorelais blockieren. Zwangsprogrammierung. Das geht doch gar nicht. Von der Erde aus nicht, Kollege, aber das Objekt... Es zwingt Azteco seinen Willen auf. Sicherheitskommando, hier spricht Sikorsky. Befehl für Oberst Yusuf an Bord 2-8, Countdown. 2-8 auf Warteposition, klar zum Zielanflug, Ende. Steuerautomatik ausrücken. Navigator, steuern Sie von Hand. Verstanden. Ich steuere von Hand. Kurs unverändert. Steuerwerte normal. Jede Abweichung erfahre ich sofort. Verstanden. Die mechanische Steuerung ist von außen nicht zu beeinflussen. Solange wir sie benutzen, kann uns das Objekt keinen anderen Kurs aufzwingen. Meine Sprechautomatik blockiert, wird umgeschaltet auf neues Programm. Versuchen Sie festzustellen, welche Bereiche der Automatik das fremde Programm blockieren. Die ausgerückte Steuerautomatik arbeitet im Leerlauf durchaus präzise weiter. Fehlerlos. Nach altem Programm. Dasselbe gilt für alle Automaten zur Lebenserhaltung an Bord. Funktionieren normal. Was ist neu programmiert worden? Bisher nichts. Azteco, welche alten Speicherwerte ruhen? Welche? Die Sprechautomatik ist abgeschaltet. Nur Sie. Ja, verstehen Sie das? Fremdes Raumschiff! Fremdes Raumschiff! Wir, die Abgesandten der Ferne, grüßen Sie. Azteco spricht nach dem fremden Programm. Von ganzem Herzen hoffen wir, dass unsere Apparate die langen Beratungen, die Sie mit Ihrem Planeten führten und die wir empfangen haben, nun endlich richtig deuten konnten. Mögen Sie doch verstehen, was unsere Computer jetzt in Ihre uns noch nicht vertraute Sprache zu übertragen versuchen. Bisher können wir nur durch solche elektronisch erzeugten Laute zu Ihnen sprechen. Wir wünschen jedoch nichts sehnlicher, als Ihnen bald mit eigener Zunge sagen zu können, was wir fühlen und was uns bewegt. Teufelskerle, es sind doch Teufelskerle. Wir sind voller Glück und Trauer zugleich, Freunde vom anderen Stern. Uns erfüllt Glück, weil wir in unendlicher Ferne wiederfinden, was uns das Schönste ist, in der grenzenlosen Weite der Planetensysteme, das Leben. Und wir trauern, weil wir den Auftrag schlecht ausführen, den uns die Heimat erteilte. Seit unsere Computer Ihre Worte verstehen, kennen wir unsere Schuld. Strafen? Oder verzeihen Sie uns. Aber erlauben Sie uns, Sie noch von Angesicht zu sehen, ehe Sie tun, was Sie tun müssen. Doch wie immer Ihre Entscheidung lautet, wir, die Abgesandten der Ferne, grüßen Sie. Meldung an Kommandant. Erstens, eigener Raumkörper im Radar. Vermutlich 2-8. Zweitens, das Objekt schickt erneut einen Gleiter ab. Ende. Sicherheitskommando Sikorsky. 2-8 auf Distanz halten. Ende. Steuerwerte? Normal. Schalten Sie zurück auf Autopilot. Verstanden. Semmelier 9 ist wieder automatisch gesteuert. Fertig zum Anlanden des fremden Gleiters. In der Schleuse Vakuum herstellen. Verstanden. Vakuumpumpe arbeitet. Vakuum ist... Außenschleuse auf. Verstanden. Außenschleuse öffnet. Sie werden es sehen und als Einladung begreifen. Der fremde Gleiter fliegt auf die Semmelier 9 zu. Der Besuch aus dem Nebel ist unterwegs. Das war das utopische Spiel Besuch aus dem Nebel von Otto Bonhoff. Dritter Teil: Das Rätsels Lösung.